Entschuldigung. Hallo. Ja, Entschuldigung, darf ich eine kurze Frage stellen? Entschuldigung, haben Sie vielleicht. Kann ich. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, hallo, mein Name ist Norm Brusilowski, ich bin vom. Entschuldigung, haben Sie vielleicht den Faust gelesen? Entschuldigung, haben Sie vielleicht den Faust gelesen? Oh Mann. Also, Herr Brusilowski? Spreche ich den Namen richtig aus? Ja, schon. Für die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft bräuchten wir folgende Unterlagen von Ihnen. Ihre israelische Geburtsurkunde, Ihren israelischen Reisepass, Ihre Meldebescheinigung in Deutschland, Ihren Mietvertrag, Bescheinigungen über Ihre Krankenversicherung, Ihre Sozialversicherung und Ihre Rentenversicherung. Wie sind Ihre Deutschkenntnisse? Ich würde sagen, es gibt noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich kann mich schon ziemlich gut verständigen. Haben Sie einen Abschluss einer deutschen Hochschule? Ja, habe ich. Ich bin studierter Diplom-Schauspielregisseur. Dann bräuchten wir auch Ihre Diplom-Urkunde. Was machen Sie beruflich? Ich inszeniere. Was genau inszenieren Sie? Theater, Hörspiele. Dann bräuchten wir auch ein Zeugnis von Ihrem Arbeitgeber, in dem bescheinigt wird, dass Ihre Arbeit einen wertvollen Beitrag zur deutschen Kultur und Gesellschaft leistet und dass Ihre Integration in die Bundesrepublik Deutschland weit vorangeschritten ist. Ein Zeugnis über deinen wertvollen Beitrag zur deutschen Kultur und Gesellschaft? Ja, genau darum wurde ich von der Staatsangehörigkeitsbehörde gebeten. Ist ja lustig. Wieso möchtest du auf einmal deutscher Staatsbürger werden? Puh, das ist eine gute Frage. In meinem ersten Hörspiel hat eine ältere Dame gespielt, die den Holocaust dank einem Kindertransport überlebt hat. Beide meine Großmütter wurden in Auschwitz ermordet. Ich habe sie zum letzten Mal als kleines Kind in der Tschechoslowakei gesehen. Nach der Aufnahme meinte sie zu mir, man weiß nicht, wie die Welt sich von heute auf morgen ändern kann. Ein Jude kann gar nicht genug Reisepässe haben. Und außerdem läuft bald meine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland ab. Und ich will nicht abgeschoben werden. Die Diversity-Beauftragte vom Sender, die wird ausflippen, wenn sie erfährt, dass der einzige Ausländer, den wir als Regisseur beschäftigen, sich hat einbürgern lassen. Für die Statistik, fürs Image ist das enorm schlecht. Nicht jetzt, Lara. Und was sollte da in dem Schreiben für die Behörde stehen? Naja, sowas wie der SWR und eigentlich auch der Deutschlandfunk und die gesamte ARD bestätigen hiermit, dass der in Israel geborene Autor und Regisseur Norm Brusilowski durch seine Hörspiele einen immensen und einzigartigen Beitrag zur deutschen Kultur geleistet hat und dass er durch seine langjährige Arbeit für die Tanke des Öffentlich-Rechtlichen durchaus deutsch geworden ist und nun bereit ist, den glänzenden EU-Pass zu erhalten. In diesem Wortlaut? Es sei denn, du hast einen knackigen Vorschlag. Also eigentlich wollte ich dich auf ein ganz anderes Thema ansprechen. Ich hörte. Du hast bestimmt mitgekriegt, dass unser Herbert Obermeier letzte Woche überraschend gestorben ist. Ihr habt doch richtig viel zusammengearbeitet, oder? Ja, ja. War mein Lieblingsregisseur. Der Beste. Mit ihm habe ich die schönsten Hörspiele in diesem Sender produziert. Absolute Koryphäe des deutschen Hörspiels. Du weißt, dass er nächste Woche bei uns im Studio den Faust anlässlich seines 80. Geburtstags inszeniert hätte. Mit großartiger Besetzung. Die Hildegard Morgenstern und der Hans Oberländer hatten schon zugesagt. Hildegard Morgenstern und Hans Oberländer, dein Ernst? Ja, ganz prominente Besetzung, sag ich doch. Und jetzt fällt es aus. Na, auf gar keinen Fall. All das erzähle ich dir, weil ich dich bitten wollte, die Produktion zu übernehmen. Den Faust zu übernehmen? Richtig. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Regisseur davor bin und ehrlich gesagt... Wie soll ich das sagen? Ich habe ihn fast noch nie im Leben gelesen. Ich weiß, Anja, ja, ich komme ja gleich zur Redaktionssitzung. Ich hab's verstanden. Wann soll diese Produktion losgehen? In einer Woche. In einer Woche? Ihr könnt doch bestimmt eine alte Inszenierung des Faust aus dem Archiv stattdessen senden. Nö. Kann kein anderer Regisseur für euch den Faust machen? Jemand mit weniger Migrationshintergrund? Hase, ich glaube, ich war nicht eindeutig genug. Du machst für mich den Faust und ich schreibe dir das gute Ausländerattest, damit du deutscher Staatsbürger werden kannst. Das wäre unser Deal. Unser Pakt. Wie heißt es nochmal bei Goethe? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und ich sag dazu, die Aufnahme beginnt in einer Woche. Du wirst den Faust wohl... lesen. Und, okay. soweit du kannst. Faust. Habe ich nie gelesen. Ein autofiktionales Hörspiel von Noam Brusilowski. Also nimm's mir bitte nicht übel, aber es klingt grauenhaft, wenn du deine eigene Rolle sprichst. Könnten wir nicht einen richtigen Schauspieler engagieren, der deine Rolle übernimmt? Bitte was? Faust. Habe ich nie gelesen. Ein autofiktionales Hörspiel von Noam Brusilowski. Schicke Stimme, hä? Entschuldigung, kann ich vielleicht eine Frage? Haben Sie den Faust gelesen? Ein was? Den Faust. Nein. Nein. Hallo. Ich wollte wissen, ob ihr jemals den Faust gelesen habt. Vielleicht irgendwann mal in der Schule, aber ist zu lange her, als dass ich was sagen kann. Ich glaube, irgendwas mit Seele verkauft oder so. Entschuldigung? Je ne comprends rien. Halt! Vous ne comprenez pas? Mais vous parlez français? Oui. Je voulais. J'ai une question. Si vous avez lu le Faust. Goethe. Je n'ai pas lu Faust. Merci, merci beaucoup. De rien. Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Ich wollte euch diesmal fest zu händen. Schwottelei, Mujot merete tot. Herz noch. Schemabati ham zu ach, gilamik war. Ihr drängt euch zu, Leierpam. Nun gut so. Mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Mimei avaria fim heveten li maskeret. Im zilelei adam mikedem yekarim. Ke agada chetzia shrucha chetzia mukeret. Noset reut ve'ahava shel neurim. Hakev neor gam akina chozeret al hachayim. Mavoch toe ve'akrai. Kina al mi shemazalo atov bagad ובלי שעת חסד מעלי נלקח לעד. Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen nach jenem stillen, ernsten Geisterreich. Es schwebet nun in unbestimmten Tönen ein lispelnd Lied der Eolsharfe gleich. Schaut mich Träne von den Tränen, das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Als ich besitze, sehe ich, wie in Weiten es verschwand mit mir zu Wirklichkeiten. Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten und was verschwand wird mir zu Wirklichkeiten. Autor Fiktion. Autor Fiktion. Eine Stimme, die eindeutig als der Autor eines Werks erkennbar ist, tritt in einer offensichtlich als fiktional gekennzeichneten Erzählung auf. Fiktion. Fiktion. Strikt reale Ereignisse und Fakten. Ich lasse mich in eine fiktionale Figur verwandeln. Verwandeln. Ich gebe einem fremden Mann meine Geschichte in die Hand, der dieser Geschichte seine Stimme im Austausch schenkt. Hast du jemals den Faust gelesen? Hast du jemals den Faust gelesen? Am 1. Juli 2012 bestieg ich eine Lufthansa-Maschine, die mich von Tel Aviv nach Berlin brachte. Ein paar Wochen zuvor bekam ich den entscheidenden Anruf, der mein Leben veränderte. Spreche ich mit Noam Brusilowski? Ich hatte die Aufnahmeprüfung für ein Regiestudium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch bestanden und durfte mein Studium ab dem kommenden Wintersemester in Berlin beginnen. Wir hätten allerdings eine kleine Bedingung, einen kleinen Vorbehalt. Mein Deutsch sei nicht ausreichend, um dieses sprachlastige Studium zu meistern. Wir würden dich bitten, einen Nachweis über eine C1-Deutschprüfung vorzulegen. Versuch bis zum Studienbeginn in jeder freien Sekunde, die du hast, Deutsch zu lesen, an deiner Grammatik zu arbeiten und Filme auf Deutsch zu schauen, damit dir dieses Studium nicht so schwer fällt. Verstanden? Als ich mich mit 18 für einen Deutschkurs am Goethe-Institut in Tel Aviv angemeldet habe, erzählte jeder in der Klasse, warum er oder sie Deutsch lernen möchte. Manche Kursteilnehmende erzählten von der Flucht ihrer Eltern und Großeltern aus Deutschland und wie man ihnen am Kinderbett deutsche Schlaflieder vorgesungen hatte, die sie nun gern verstehen wollten. Sie erzählten von einer Sprache, die in ihrer DNA liege, obwohl sie sie selber nicht sprechen. Meine Familie stammt hingegen nicht aus Deutschland. Meine Eltern sind in Argentinien geboren. Ihre Großeltern wären aus deutscher Sicht wahrscheinlich als Ostjuden bezeichnet worden. Jahrhundertelang sprach meine Familie hauptsächlich Jiddisch. Seitdem meine Familie sich in Argentinien assimiliert hatte, ist uns das Jiddisch verloren gegangen. Zu Hause in Israel sprachen wir argentinisches Spanisch. In der Schule hingegen sprach ich Hebräisch. Deutsch habe ich schließlich aus praktischen Gründen gelernt. Ich war Theaterfanatiker und wollte Regie in Berlin studieren. Ich wollte ein großer Regisseur werden, was auch immer das heißt, und habe mir gewünscht, das zu tun, was meine Familie seit Generationen getan hat. Nicht in dem Land zu sterben, in dem man geboren wurde. Auf die eigene Muttersprache immer wieder zu verzichten und sich in einem unbekannten Ort neu zu erfinden. Zur deutschen Sprache habe ich kein emotionales Verhältnis. Wir befinden uns gerade in einem Büro der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in der Regieabteilung. Und der Grund wahrscheinlich, warum Noam mich angefragt hat, ist, dass ich diejenige bin, die ihn damals angerufen hat, um ihm zu sagen, dass er bei uns Regie studieren kann. Mein Name ist Britta Geister, ich bin Dozentin für Regie. Ich war der einzige Ausländer im Jahrgang. Von Beginn des Studiums an habe ich mit dem Deutsch im Unterricht gehadert. Also Noam war im Prinzip der Erste, der mit so wenig Deutsch bei uns angefangen hat zu studieren. Ich hatte das Gefühl, es gibt so eine Art Grundwortschatz von vielleicht, ich weiß nicht, 300 Worten. Und wenn der nicht ausgereicht hat, ist er einfach ins Englische ausgewichen. Der Akzent war wesentlich stärker, also man hatte mehr Mühe, ihn zu verstehen und hatte immer das Gefühl, dass er so leidet darunter, jetzt nicht die Worte zur Verfügung zu haben, die er gebraucht hätte, um sich verständlich zu machen. Bei Noam war es aber so, dass diese Leidenschaft, das unbedingt zu wollen, das irgendwie übertönt hat. Also er hat einfach durchgehalten. Also hat sich nicht von dieser wahrscheinlich schrecklichen Situation, dass man mental plötzlich rüberkommt, als sei man erst vier, weil man zu wenig Wörter zur Verfügung hat. Ich kann heute nicht mehr sagen, was mich nach Berlin gezogen hat. War das die vermeintliche Offenheit dieser Stadt? Waren es die prächtigen Theatertraditionen, die hier im vergangenen Jahrhundert entstanden? Oder vielleicht war es irgendeine Form von einer historischen Auseinandersetzung, einer geschichtlichen Reibung, die mich interessiert hat. Ich glaube, der Noam möchte viel experimentieren und sich so Extremsituationen aussetzen, um sich irgendwie vielleicht besser finden zu können. Und da habe ich das Gefühl, da ist Deutschland natürlich der größtmögliche Widerspruch, den man so haben kann, wenn man aus Israel kommt. Ich denke, dass das ein zutiefst künstlerischer Vorgang ist. Also, dass man dann irgendwann nicht mehr versucht, in diesen Rahmen, der einem vorgegeben wird, reinzupassen, sondern zu gucken, was kann ich mir aus dem, was da angeboten wird, nehmen, um das in meine eigene künstlerische Forschung zu implementieren. Ich kann mich erinnern, wie ich im Unterricht saß und erst nach 2 Stunden festgestellt habe, dass ich kein Wort verstanden habe von dem, was gesagt wurde. Ich habe mich freiwillig in eine Situation begeben, in der ich sprachbenachteiligt war. Ich kann mich erinnern, wie ich in mehreren Improvisationen im sogenannten Grundlageseminar diverse Tiere gespielt habe, damit ich auf der Bühne kein Deutsch sprechen muss. Immer noch kann ich meine Angst vor meinen deutschen Schauspielkommilitonen von damals spüren. Schnell und laut haben sie neben mir auf der Bühne gebrüllt, ohne dass ich eine Chance zu verstehen hatte, was sie gerade sagten. Ich kann mich an so viele Abende im Theatersaal erinnern, in denen ich die Bühne angestarrt habe und keine Idee davon hatte, worum es in diesem Theaterstück ging. Die Sonne tönt nach alter Weise im Brudersphären Wettgesang. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Und vor allem kann ich mich daran erinnern, dass ich im Unterricht immer so getan habe, als hätte ich Kleist, Goethe, Schiller und Lessing gelesen, obwohl ich immer am Abend vor dem Unterricht an den gelben Reklamheften verzweifelt bin. Wie am ersten Tag. Und schnell und unbegreiflich schnelle dreht sich umher der Erde Pracht. Als ich das Studium abgeschlossen habe, schenkte mir meine Dozentin Britta eine winzig kleine antiquarische Ausgabe von Faust I in Frakturschrift. Das ist ja so das deutsche Kulturgut, was immer so die Deutschen im Kanon vor sich hertragen. Und vielleicht hatte ich die Hoffnung, dass er sich irgendwann damit auseinandersetzt, aber vielleicht war es auch mehr so ein Konzept zu sagen, es hat ein bisschen Ironie, wenn man einem israelischen Studierenden einen Faust I in Frakturschrift schenkt. Also insofern bin ich mal sehr gespannt, ob er irgendwann dieses Ding liest oder nicht. Entschuldigung, ich bin vom... Ja. Darf ich eine Frage stellen? Nee. Okay. Darf ich dem Herrn eine Frage stellen? Nein. Darf ich kurz stören? Also, meine Frage wäre, ob ihr mal den Faust gelesen habt. Ja, ich habe den gelesen. Und worum geht's im Faust? Boah, das kann sich dir 2 Stunden erzählen, ne? Aber im Kern geht's ja darum, dass Faust mit diesem Widerspruch leben muss, der in ihm sozusagen wächst und dass der Mephisto ihn sozusagen da triggert und eigentlich will Faust nur ein guter Mensch sein und am Ende lässt er sich aber irgendwie verleiten und ist, wie gesagt, das ganze Ding geht ja im Prinzip um diesen inneren Konflikt, den der Faust halt irgendwie hat. Und lohnt es sich, das zu lesen? Also nee, würde ich nicht sagen. Ich würde dann an andere Sachen empfehlen, die jetzt lesenswerter sind. Durfte ich euch kurz eine Frage stellen? Haben Sie jemals den Faust gelesen? Das. Ich habe immer gefragt, was Faust ist. Genau, sie hat mich neulich gefragt, was Faust ist. Und was ist der Faust? Faust ist ein Buch von Goethe und ich glaube ich. Und warum geht's im Faust? Bin ich mir nicht so sicher, aber Mama hat gesagt, da geht's um einen Mann, der vom Teufel verfolgt wird. Vom Teufel verfolgt wird? Warum? Was hat er denn gemacht? Weiß ich nicht. Ein Pakt geschlossen? Ein Pakt geschlossen? Was ist denn Pakt überhaupt? Eine Art Dealhandel? Eine Art Deal. Und dann hat jemand versprochen, der andere muss es auch tun, oder? Ja. Genau. Und hat sich gelohnt, den Deal zu machen, oder war es ein Fehler? Das bin ich mir ja nicht sicher. Ich muss das erst noch lesen. Ich auch. Oh Gott. Na, Hase? Wollte mich mal bei dir erkundigen. Bist du mit deiner Faustlektüre gut vorangekommen? Geh mal davon aus, du hast den 2. Teil schon durch. Ja, läuft gut, oder? Ja, lass dich auch in Ruhe. Wollte ich gar nicht stören. Hast ja genug zu tun. Bussi. 10 Jahre sind schon vergangen, seitdem ich mein Regiestudium begonnen habe. Mittlerweile habe ich Fuß im Business gefasst. Sogar ins Hörspiel bin ich reingerutscht, obwohl ich es nie vorhatte. Hey, was redest du da? Was ist denn das für eine Sprache? Was ist denn das? Bis ich in Deutschland gelebt habe, wusste ich gar nicht, was ein Hörspiel ist. Denn das Hörspiel wurde in Israel schon vor meiner Kindheit abgeschafft. Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren. Das ist ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann mit dem Titel We Love Israel. Sollte ich nun nach Israel abgeschoben werden, wäre ich dort vermutlich arbeitslos. Nun saß das ganze Volk 9 Monate lang gebannt vor den Radioempfängern. Mit den ersten Klängen von Kol Israel. Überall, wo ich in Deutschland hingehe, heiße ich der israelische Regisseur. Und immer wenn die Leute es sagen, hören sie sich aus irgendeinem Grund stolz an. Die SWR-Produktion des jungen israelischen Theater- und Hörspielregisseurs Noam Brusilowski basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Gardi. Als seien sie stolz darauf, dass sie mich so vorstellen dürften. Als wäre meine Herkunft ein Qualitätsmerkmal. Eine besondere Auszeichnung, die sie mir in Deutschland verleihen. Und nicht nur mir, denn sie scheinen von der Zusammenarbeit mit einem israelischen Regisseur selber beseelt zu sein. Der deutsch-israelische Theater- und Hörspielregisseur Noam Brusilowski, im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD. Habe ich aber ein Existenzrecht in dieser Branche unabhängig davon, dass ich der israelische Regisseur bin? Der 33-jährige israelisch-deutsche Autor und Theatermacher Noam Brusilowski ist Verfasser preisgekrönter Hörstücke, die auch in der ARD ausgestrahlt wurden. Bin ich da, um diese Rolle zu spielen, oder kann ich auch irgendwann eine andere Rolle übernehmen? Zum Beispiel der nächste Herbert Obermeier werden? Quatsch. Obwohl ich ständig versuche, mich dagegen zu wehren, scheint das Deutschwerden nach so vielen Jahren hier ein unvermeidbarer, schleichender Prozess zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darauf vorbereitet bin und habe deshalb Angst, dass die Lektüre des Faust diesen Prozess nur beschleunigen würde. In der Buchhandlung habe ich eine neue kommentierte Faust-Ausgabe erworben, die ich nun versuche zu lesen. Sie ist nicht in Frakturschrift gedruckt und das ist schon mal ein guter Anfang. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin. Während ich versuche, mich auf die erste Szene von Faust zu konzentrieren, erklingt im Raum eine unbekannte Stimme. Altmodisch klingt sie, unheimlich. Eine Erscheinung aus alten, vergangenen Zeiten. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weiblich schwitzen machen. Wer spricht zu mir? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Wem gehört diese unheimliche Stimme? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze Licht, das nun der Mutternacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Und doch gelingt's ihm nicht, da so vieles strebt, verhaftet an den Körpern klebt. Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön, ein Körper hemmt's auf seinem Gange. So hoff ich, dauert es nicht lange und mit den Körpern wird's zugrunde gehen. Und während diese teuflische Stimme zu mir spricht, spüre ich, wie meine Kräfte mich verlassen. Als wollte diese merkwürdige Erscheinung mich davon abbringen, den Faust zu lesen. Meine Augen drehen sich, mein Körper weigert sich. Nein, den Faust werde ich nie lesen können. Niemals. Was habe ich bloß getan? Warum habe ich zugesagt? Ich muss die Zeit zurückdrehen. Gut. Ich würde dann gerne weitermachen. Direkt an die Szene Straße schließt sich die Szene Abend an. Das geht los auf Seite... Anstatt den Faust zu lesen, begebe ich mich auf eine intellektuelle Reise. Sollte ich deutscher Staatsbürger werden, möchte ich dem Leidenszweck eines durchschnittlichen Deutschen nachgehen. Wer braucht? Ich werde mich von einer Deutschlehrerin mit dem Faust im Deutschunterricht quälen lassen. Ich setze mich neben ein Dutzend Fachabiturienten in den Deutschunterricht der Lehrerin Hilke in Berlin-Neukölln. Gerade lesen Sie den Urfaust. Genau, also der Urfaust wird zum Sturm und Drang gezählt, wohingegen eben der Faust, der Urfaust ist ja auch erst veröffentlicht worden nach Goethes Tod. Und es hat ja dann schon auch nochmal ein paar Jahre gedauert, bis der Faust gekommen ist. Und der Urfaust, den Urfaust hat Goethe mit Anfang, Mitte 20 verfasst. Und ich glaube, es hat dann nochmal 30 Jahre gedauert, bis dann Faust 1 rausgekommen ist. Und dann... kurz vor seinem Tod hat er dann Faust 2 rausgebracht. Während des Unterrichts konzentriere ich mich nicht auf den Urfaust. Ich fange an, leise mit meinen neuen Schulkameraden zu quatschen, in der Hoffnung, dass ich dabei den Unterricht und die Lehrerin Hilke nicht zu sehr störe. Ich will wissen, ob ich der Einzige in der Klasse bin, der es versäumt hat, den Faust zu lesen. Ich habe Faust nicht gelesen. Noch nie. Ja, ich würde auch in meinem normalen Alltag jetzt nicht auf die Idee kommen, so einen alten Schinken in Anführungszeichen zu lesen, sondern schon was, was ein bisschen spannender ist, wo die Handlung ein bisschen moderner ist, sage ich jetzt mal, und auch das Genre interessanter ist. Es ist halt doch sehr abstrakt, dieser Faust, würde man so nicht lesen. Auch alleine wegen der Sprache wäre mir zu anstrengend. Also selbst würde ich das natürlich nie lesen. Also, weiß ich nicht, das würde mich einfach gar nicht interessieren, so abseits der Sprache, sondern einfach, es würde mich einfach nicht interessieren. Naja, sagen wir so, es ist der Grund, warum man es nicht direkt liest, sondern sich auf Lektüre-Hilfeseiten rumtreibt und sich eben da so viel Hilfe sucht. Einfach weil man probiert das Stück zu lesen, aber man versteht das nicht, weil die Sätze, also Wörter, die werden aneinandergereiht und ergeben in dem Sinne einen ganz anderen Kontext, als so wie wir es interpretieren würden heutzutage. Und es ist sehr schwer zu verstehen, wenn man es jetzt nicht aus dem Kontext rauslesen kann. Meine Eltern haben Faust in der Schule selber auch nicht gelesen. Das ist auch nochmal ganz lustig. Und zum Beispiel hatten wir eine Aufgabe, da mussten wir es uns selber vorlesen. Meine Mutter guckt mich stirnrunzelnd und an und sagt, was machst du da eigentlich? Was laberst du da vor dich hin? Die Nachrichten mit Petra Hinterschuster. Die Entscheidung des Bayerischen Bildungsministeriums, Johann Wolfgang von Goethes Faust vom Schuljahr 2024/25 an aus dem Lehrplan zu streichen, stößt bei der Klassikstiftung Weimar auf Kritik. Die Stiftung reagierte mit Bedauern und Sorge darauf, dass Goethes Faust nicht mehr Pflichtlektüre an Gymnasien in Bayern sein solle. In einem offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten schreibt die Stiftung: Wie kaum ein anderes Werk der Weltliteratur ist und bleibt Faust ein thematisch und sprachlich brisanter Anstoß zur Auseinandersetzung mit Grundlagen, Widersprüchen und dem Wandel in unserer heutigen Welt. Auch nachfolgenden Generationen sei es vergönnt, diese widerspenstige Stoffzüchtig befördern. Sie gucken so neugierig. Darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja, na klar. Haben Sie jemals den Faust gelesen? Ja. Wann denn? Als ich 14 war. Und wissen Sie noch, worum es geht in Faust? Circa. Können Sie mir das bitte kurz schildern? Nein, bitte nicht. Und Sie haben den Faust gelesen? Ja. Und wissen Sie noch, worum es geht? Naja, unter anderem um die Gretchenfrage. Was ist die Gretchenfrage? Glaubst du oder glaubst du nicht? Und glauben Sie oder glauben Sie nicht? Die Frage ist nur an was. Woran glauben Sie denn? Das ist mir jetzt so persönlich. Also wir sehen zuerst mal, wenn einer, das ist ja auch ganz witzig für die Wikipedia, wenn jemand einfach nur das Wort Faust eingibt, sehen wir eine Begriffsklärungsseite. Eine Faust ist eine Hand, eine Programmiersprache, eine Band, die wahrscheinlich nach dem Stück heißt, eine Einheit und noch viele andere Dinge. Und dann als Werktitel, das habe ich damals selber gemacht, diese ganzen Dinge auseinanderzuziehen. Wir haben natürlich Dr. Faust über die historische Figur. Dann haben wir einen kurzen Übersichtsartikel Goethes Faust, wo dann diese ganzen Urfaust, erster Teil, zweiter Teil, Paralipomena und so weiter. Dann gibt's, sehe ich hier gerade eine Rockoper. Dann gibt es eine Fernsehreihe, die aber mit dem Stück nichts zu tun hat. Da sehen wir unter anderem eben auch Faust, eine Tragödie. Das ist der erste Teil. Übrigens auch darüber kann man trefflich streiten. Wie ist der genaue Titel? Wird es mit Punkt geschrieben? Wird danach dann mit Groß weitergeschrieben? Wir sehen, dass der Artikel halb geschützt ist. Das bedeutet, da wird viel Schülervandalismus betrieben. Da wird dann also vormittags dann reingeschrieben, Penis oder deine Mutter schwitzt oder irgend so ein Zeug. Und dann wird der Artikel zur Hälfte geschützt. Sonst gibt es nämlich überhaupt keine Schwelle. Ich bin einer der vielen Wikipedia-Administratoren und Autoren Logograph, abgekürzt Logo. Und wir befinden uns in meinem Gartenbungalow in Düsseldorf. Auf Logo bin ich gekommen, als ich auf der Wikipedia-Seite des Faust war und nachgeschaut habe, wer alles zu dieser Seite beigetragen hat. Als ich sah, dass der Hauptverfasser der Seite Logo heißt, kontaktierte ich diesen Benutzer und er lud mich freundlicherweise zu einem Gespräch in Düsseldorf ein. Seinen echten Namen möchte er nicht verraten. Die Wikipedia ist eine Enzyklopädie. Genau wie der Brockhaus. Der einzige Unterschied ist, dass man online ist und zusammenarbeiten kann über Grenzen hinweg. Irgendjemand legt einen Artikel an und alle, die sich dafür interessieren, können mitmachen. Und die Wikipedia hat eine Menge Einfluss. Wir haben riesige Einschaltquoten, 33 Millionen Zugriffe pro Tag, allein in der deutschsprachigen Wikipedia. Und da kann man kulturell, politisch Einfluss nehmen. Bei Faust müssen wir mal gucken. Das sind, ich würde sagen, so ungefähr 700 täglich. Das finde ich viel. Das finde ich viel. Ich vermute, dass es Schüler sind, die das in der Schule haben und die Hoffnung haben, dass sie da einen schnellen Überblick gewinnen, sich vielleicht sogar um die Lektüre drum drücken können. Ich frage Logo nach seinem persönlichen Bezug zu Goethes Faust. Meine Eltern waren Fans von Gustav Gründgens, der ja hier aus Düsseldorf auch ist. Verachte nur Vernunft und Wissenschaft. So, dass ich eben seine Fratze schon immer auf irgendwelchen Büchern oder Schallplatten gesehen habe. Und dann wurde ebenfalls in Düsseldorf traditionell einmal im Jahr die Verfilmung aufgeführt mit Gründgens als Mephisto, diese Hamburger Inszenierung von 1961. Und da bin ich dann als, ich weiß nicht, 16-Jähriger oder was ins Programmkino, um mir das anzugucken. Und dann natürlich, wie in jedem guten Stück, je besser der Schurke, desto besser das Stück. Durch das wilde Leben. Faust, dieser verknöcherte Doktor, der da erst unter Drogen gesetzt werden muss, das ist eine Sache. Aber Mephisto ist so wahnsinnig schlau und komisch. Ja, das hat mich zuerst angesprochen. Er wird der Quickung sich umsonst erflehen. Und dann ist natürlich bei solchen großen Stücken wie Goethes Faust, die verändern sich mit einem selber. Je mehr man lernt im Laufe der Jahre, desto mehr kann man aus dem Text auch herauslesen. Und deshalb begleitet mich dieses Buch jetzt seit fast 50 Jahren. Ich bin all hier erst kurze Zeit und komme voll Ergebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Man muss überhaupt nichts gelesen haben. Das ist eher ein Nachteil, wenn man das gesagt kriegt, das musst du gelesen haben. Das ist übrigens auch ein Teil der Moderne. Natürlich vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren musstest du das und das gelesen haben, vor allen Dingen zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. Du musstest zum Beispiel als Parteigenosse Mein Kampf gelesen haben. Ja, das wäre ein Beispiel dafür, man muss was gelesen haben. Und natürlich gab es Milieus, in denen man unangenehm aufgefallen wäre, wenn man nicht die Goethe-Gesamtausgabe zu Hause hinter Glas hat. Ich kenne dieses Milieu, letztlich komme ich daher. Und nein, es ist eigentlich gut, dass es diese Zwänge nicht mehr gibt. Ja, man kann sich mit den Dingen beschäftigen, die einem gefallen, dann führt das auch zu was. Euch an der Weisheit bricht. Okay, also Faust, worum geht's im Faust? Wer ist Faust? Ja, also Faust ist ein Philosoph. Ich glaube, er ist auch Ingenieur. Ingenieur, Arzt oder Wissenschaftler. Er kann alles. Er ist ein Supermensch, aber er kann alles. Aber gleichzeitig ist er hat so. Es ist eine alte Form von Frankenstein sozusagen, oder? Inwiefern? Inwiefern, dass die Grenzen sozusagen zu brechen. Er will sich transformieren. Oh, geh du ran, ich kann's nicht mehr. Okay. Schalömchen Noam. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich heute mit Hildegard Morgenstern und Hans Oberländer telefoniert habe. Und die freuen sich schon so sehr, dich kennenzulernen. Im Ernst? Na sicher, sicher. Sind natürlich immer noch am Boden zerstört, dass der Herbert uns so frühzeitig verlassen hat, ohne dieses Hörspiel realisieren zu können. Aber ich konnte die beiden auf jeden Fall beruhigen. Und ich habe versprochen, dass sie bei dir in besten Händen sind. Das sind sie doch, oder? Langsam finde ich mich damit ab, dass ich ein Hochstapler bin. Es ist alles eine große Show. Ich bin nicht der deutsche Regisseur, für den ich mich gern halten würde. Langsam werde ich skrupellos und komme Schritt für Schritt auf eine neue Idee. Wer braucht überhaupt ein Regiekonzept, wenn man es einfach von anderen klauen kann? Ich gehe in das Rundfunkarchiv, um mir anzuhören, wie andere Regisseure den Faust schon für den Rundfunk inszeniert haben. Im Archiv sind unfassbar viele Hörspielinszenierungen des Faust zu finden. Elend, verzweifelt! Hier wohnt sie. Als Missetäter in dem Kerker. Du lass das Maul. Ich will die allererste Sendung des Faust im Radio hören. Den Ursprung. Die erste Faust-Inszenierung fürs Radio war eine der ersten Produktionen im neuen Medium Rundfunk überhaupt. Eine Hamburger Inszenierung von Hans Bodenstedt für die NORAG, die Nordische Rundfunk AG aus dem Jahr 1924. Ich frage die Archivmitarbeiterin, ob das Hörspiel im Archiv vorhanden ist. Nein, leider nicht. Die ersten Hörspiele der 20er Jahre wurden alle live gesendet. Bis 1926 existierte die Aufnahmetechnik noch nicht. Allerdings haben wir hier Presseberichte und Rezensionen über die erste Sendung des Faust im Rundfunk. Wenn wir es wagen, Goethes Faust im Rundfunk anzuvertrauen, so tun wir es im vollen Bewusstsein der Grenzen dieses Instruments und mit vollem Gefühl für die künstlerische Verantwortung, die wir damit übernehmen. Das Hörspiel wurde von Hans Bodenstedt inszeniert. Wir wissen, dass der Sender die Schaubühne nie ersetzen wird. Aber wir wissen auch, dass die Poesie als solche durch nichts so lebendig gestaltet werden kann als durch den Rundfunk. Faust ist das Erlösungsgedicht der deutschen Seele in ihrer Gesamtheit. Der Regisseur Hans Bodenstedt war ein deutscher Rundfunkpionier. Er war als Programmleiter, Autor, Regisseur und Sprecher tätig. Im Jahr 1929 wurde er Intendant der NORAG. Die Aufführung wird erweisen, dass zur Hebung des Verständnisses der breiten Masse für deutsche Kulturwerke der Rundfunk besser geeignet ist als alle anderen Mittel. Das Gelingen des Abends wird bahnbrechend wirken. Und endlich auch mehr als einen schaffenden Künstler zur gestaltenden Mitarbeit am Rundfunkdrama heranziehen. Nach einer kurzen Recherche stellt sich heraus, Hans Bodenstedt war ein begeistertes NSDAP-Mitglied und leitete von 1933 bis 1945 die NS-Verlage Blut und Boden, Zucht und Sitte und Ehrenlese. Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte er als ehemaliger Nazi ausgerechnet im Kinderfunk des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg weiterarbeiten. Sie wollen wissen, warum ich den Faust für den Rundfunk inszenierte? Die Frage ist leicht zu beantworten. Nur weil ich will, dass Tausende und Abertausende angeregt werden, ihn zu lesen. Dass die Furcht vor seiner unergründlichen Tiefe verwandelt wird in das Verlangen, durch seine Welt zu wandern und seine unbeschreiblichen Schönheiten zu genießen. Mit einem leichten »Ich verstehe ihn nicht« oder »Zu hoch für mich« wird das eigentümlichste Gedicht der Deutschen beiseite gelegt und mit ihm die unvergleichlichen Schätze eines Geistes, dessen Genialität göttlich war. Und darum, weil Mohammed nicht zum Berge geht, kommt der Berg zu Mohammed, darum tragen wir das Licht dieser Dichtung in die Häuser der Armen und Reichen, der Blinden und Kranken und wissen, dass jeder die Strahlen dieses Lichtes leuchten lassen wird, wie er sie braucht. So ist es also. Von Beginn an begriff der Deutsche Rundfunk den Faust als das eigentümlichste Gedicht der Deutschen. Ein Stück, mit dem man das Volk zum Nationalismus erziehen kann. Unabhängig von Klasse und Bildungsstand sollte dieses Stück die deutsche Seele erlösen. Wovon denn? Und was ist eine deutsche Seele? Wird sich auch meine Seele bald in eine deutsche Seele verwandeln? Und wieso wurde diese Regieaufgabe ausgerechnet mir gestellt? Theodor-Heuss-Platz. Übergang zur Messe. Change here for exhibition grounds. Als uns unser Dramaturgiedozent Holger Teschke an der Schauspielschule gefragt hat, welche Theaterstücke wir gerne mit ihm im Unterricht lesen möchten, war ich immer übermütig und habe mir deutsche Klassik gewünscht. Wo soll ich besser von deutscher Klassik erfahren als an dieser Hochburg des deutschen Regietheaters, dachte ich mir. Allerdings habe ich es nicht geschafft, diese Stücke zu lesen. Ich habe angefangen und bin dann immer nach zwei Seiten hängen geblieben. Ich lade meinen ehemaligen Dozenten Holger Teschke, einen erfahrenen Dramaturgen, zum Haus des Rundfunks in Berlin ein um mir zusammen mit ihm alte Hörspielproduktionen des Faust anzuhören. Im Haus des Rundfunks in Berlin wurden die ersten Hörspiele der Weimarer Republik produziert. Nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten kündigte Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, in einer Radiosendung an: Der Rundfunk wird gereinigt, wie die ganze preußische Unterstaatsverwaltung gereinigt wird. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. In dem Gebäude, in dem wir uns nun befinden, besaß Joseph Goebbels ein festes Büro. Von hier aus wurden seine Reden ausgestrahlt. Sie ertönten in vielen deutschen Häusern durch die Volksempfänger. Jedes Mal, wenn ich das Haus des Rundfunks in Berlin betrete, sehe ich vor meinen Augen die Hakenkreuze und die vielen Bilder Hitlers und Goebbels, die vor dieser Kulisse entstanden sind. Keine geringe Last der Vergangenheit, die ich hier permanent spüre. So, das ist das Archiv. Zunächst bedanke ich mich bei Holger, dass er sich die Zeit für mich genommen hat, und eröffne ihm, dass ich heute mit ihm über den Faust sprechen möchte. Na, du kennst dich doch aus, haben wir ja gemacht, Faust. Dann oute ich mich, beziehungsweise gestehe ihm, dass ich den Faust in seinem Goethe-Seminar damals im Studium doch nicht gelesen habe. Bitte was? Wir haben 4 Wochen nur Faust gemacht. So ist es nun mal. Verzeihung. Du erinnerst mich jetzt daran, es gibt einen tollen Eintrag von Brecht im Arbeitsjournal, wo er darüber nachdenkt, ob Shakespeare wirklich diese Stücke geschrieben haben könnte, weil Shakespeare ja nicht mal wie du, nicht mal auf der Uni war sozusagen. Brecht als Theatermann eben sagt, naja, und wenn man sich zum Beispiel den Gestus eines gelehrten Menschen anguckt und sich das studiert, genau wie ein gelehrter Mensch redet, dann kann man das ganz gut faken, würden wir heute sagen. Und du hast eben sozusagen gefaked, dass du Faust gelesen hast, und ich bin drauf reingefallen. Aber jetzt werde ich mich fürchterlich rächen. Ich bitte Holger, mir die Aufnahme vorzuspielen, die er für uns im Rundfunkarchiv ausgesucht hat. Faust in der Inszenierung von Gustav Gründgens. Da gibt es ja mehrere Aufnahmen. Ich glaube, das ist aber die aus den 50er Jahren. Denn Gründgens hat ja schon, wenn ich mich nicht irre, Anfang der 30er Jahre die erste Inszenierung gemacht. Und er hat immer selber den Mephisto gespielt. Ne? Herein, wer will mich wieder plagen? Immer wieder in seiner Karriere spielte Gründgens die Rolle des Mephisto in unterschiedlichen Inszenierungen. Zunächst 1932 am Preußischen Staatstheater in Berlin. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde er vom preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring gefördert und protegiert. 1934 wurde er Intendant des Berliner Staatlichen Schauspielhauses und zum Staatsschauspieler ernannt. Naja, ich glaube, er war sich ja dieser Rolle auch bewusst, für die ihn Klaus Mann dann später so scharf kritisiert hat in dem Roman. Ne? Also, dass er diesen Pakt mit dem Teufel, in diesem Falle mit den Nazis, abgeschlossen hat. Ne? Dass er sich von Göring beschützen lässt. Er wird ja dann Staatstheaterintendant am Gendarmenmarkt. Und er hat ja viele Leute auch beschützt und hat versucht, Leute zu retten und so weiter. Das ist ihm manchmal gelungen, manchmal nicht. Aber da musste er eben diesen Pakt mit dem Teufel, sprich mit Göring, eingehen. Und da macht der Gründgens eben diesen Seiltanz auf einem elektrisch aufgeladenen Seil sozusagen. Das lebt er jeden Tag und weiß auch nicht, wird er jetzt abgeholt sozusagen, machen die Schluss, kriegen die das mit und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite muss er natürlich als Generalintendant der staatlichen Schaubühnen, muss er im Frack abends bei Hitler zum Essen oder zum Empfang gehen. Am nächsten Tag sind die Zeitungen voll mit den Bildern. Ne? Und das sehen die Leute, mit denen er früher befreundet war im Exil, die sehen diese Bilder ja auch. Ne? Und daher diese Mephisto-Geschichte. Und ich glaube, diese wahnsinnige Spannung, das können wir uns kaum vorstellen heute, ne? Also diese wahnsinnige Spannung hat er abends ausgespielt. Weißt du, was ich meine? Also das ist auch wieder meine Theorie, aber die spielt er aus, indem er diesen Mephisto, zu dem er gemacht wird, verkörpert. Im Winter 1941-42 verkörperte Gründgens erneut den Mephisto in Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Gründgens trotz seiner engen Beziehung zur Nazi-Politik wieder Intendant. Diesmal am Schauspielhaus Düsseldorf. Dort bringt er wieder den Faust auf die Bühne. Das Gewölbe drängt mich. Luft! Im Jahre 1954 erscheint eine Schallplattenfassung dieser Inszenierung. Für viele Leute war das entsetzlich, weil er diese Nähe eben hatte, ne? Vor allem natürlich zu Göring. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, das war die Adenauer-Zeit, ne? Und in Adenauers Regierung sind ja nun wirklich aktive Nazis drin gewesen. Als wir uns die Aufnahme gemeinsam anhören, wiederholt Holger jeden zweiten Satz. Schnell merke ich, dass er das ganze Stück auswendig kann. Er erzählt mir, dass er in der Schule ganze Passagen aus dem Faust auswendig lernen musste. Im Unterricht wurden die Schülerinnen und Schüler geprüft und mussten auf Befehl Goethes Verse rezitieren. Ich wollte ja Schauspieler werden. Ich habe gerne vor der Klasse gesprochen und hatte das Gefühl, das ist ganz komisch, dass ich so ein Stück über der Erde stehe. Wenn ich da stehe, jetzt, wir waren 30 Kids in der Klasse und die alle mir zuhören und ich schaffe das, die zu kriegen, weißt du? Nachbarin, euer Fleisch. Dass da keiner popelt in der Nase oder zum Fenster rausguckt, sondern dass die mir zuhören. Das ist so. Und das ging mit Goethe. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon herum, den faulen Fuhlen. Also, weißt du, also das musste alles gemacht werden. Das hat einen irren Sound. Also dieser Goethe-Vers hat einen wirklich einen tollen Sound. Und wenn du da drauf bist, der trägt dich. Weißt du, was ich meine? Im Elend, verzweifelnd, erbärmlich auf der Erde, lange verirrt. Ich frage Holger, wieso gefangen. Goethe zum Shakespeare der Deutschen wurde. Er wird ja weltberühmt als ganz junger Mann schon durch Leiden des Werther. Und der ist eben als ganz junger Schriftsteller schon in ganz Europa berühmt. Das wird auch überall übersetzt, sozusagen, das Buch. Ne? Und dann kommt so ein Erfolg nach dem anderen. Und deswegen kommt er ja dann auch nach Weimar. Und jetzt sagt er, ich will nicht nur, das ist eben so deutsch, ich will nicht nur auf dem Theater, ich will in der Realität auch was ändern. Ne? Und wird dadurch eben Minister und später Staatsrat und Geheimrat und sowas alles und versucht nur in diesem kleinen, lausigen Herzogtum da in Weimar auch praktisch was zu ändern. Es ist aber auch ein politisches Moment dabei, weil Goethe jetzt durch seine politische Arbeit als Staatsminister eben auch mitkriegt, in was für eine Problematik dieses Deutschland ist. Zerrissen in 365 kleine Fürstentümer. In einem ist er sozusagen der Chefminister. Es gibt noch nicht das Deutschland, was wir überhaupt nicht. Es gibt nur diese ganzen kleinen, also Preußen als das größte, wichtigste Königtum und mächtigste auch. Ne? Und dann Sachsen und dann Weimar und so weiter, die kleinen. Aber er schreibt ein tolles Xenium, also das sind so politische Gedichte, die er mit Schiller austauscht in den Briefen und diese später auch veröffentlicht. Und da gibt es eins, das ganz toll ist, wo er sich die Frage stellt, Deutschland, wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Und nachdem der erste Band von Faust veröffentlicht ist und alle sagen, das ist diese Ideale, also Faust ist Deutschland, steht in einer Rezension. Ist Goethe entsetzt, weil er sagt, was sagt denn das über Deutschland, wenn Faust Deutschland ist, der so viele Striche auf dem Kerbholz hat, sage ich jetzt mal. Und da ist Goethe plötzlich, glaube ich, ziemlich verwirrt, dass die Deutschen den so idealisieren. Weißt du, dass die aus dem so einen Supermann, so einen Renaissance-Menschen, sagt Friedrich Engels, machen. Und will jetzt eigentlich im Faust 2 zeigen, dass es noch viel schlimmer wird. Also das Tolle bei Faust 2 ist ja, da wird Faust zum Erfinder des Geldes, der Aktie und des gezielten Landgrabbing sozusagen am Schluss. Was ist das Deutsche sozusagen? Das Streben ins Unendliche. Welch ein Entsetzen fasst, o Übermenschen dich, sagt der Erdgeist zu Faust. Da kommt der Begriff des Übermenschen übrigens her. Der ist nicht von Nietzsche, sondern der stammt hier aus dem Faust. Ne? Diese Renaissance-Menschen, die noch alles können wollen. Aber der deutsche Ingenieur, sage ich jetzt mal böse, der alles kann, alles bauen kann. Und immer weiter, ne? Und bis zum Tode sozusagen. Da Holger in der DDR sozialisiert wurde und in die sozialistischen Theatertraditionen hineinwuchs, frage ich ihn, ob er glaubt, dass dieses Stück im Osten und im Westen unterschiedlich interpretiert wurde. Westdeutschland sagt, Goethe ist unser, also diese klassische Gestalt, die Menschenwürde, Humanität, Freiheit, das gibt's ja alles im Osten nicht. Die sind ja die Stalinisten da, die unterdrücken ja die Menschen. Und die Ostler sagen, nein, also was Goethes Traum war ja, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Das gibt's ja nur in der DDR, ne? Da sind Volkseigentum, der Boden gehört allen Menschen, nicht wie in Westdeutschland, die Grundbesitzer, die alten Grundbesitzer sind wieder da. Und deswegen sagt Walter Ulbricht diesen tollen klassischen Satz, Faust 3, das ist die DDR. Doch das kann Und das geht jetzt hin und her, da wird sozusagen Goethe zu einem kulturpolitischen Spielball auch. Ne? Das ist ja das Interessante, dass der nie rauskommt aus diesem zerrissenen politischen Deutschland. Du musst das alles löschen, was wir jetzt gemacht haben, weil das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Das ist Gotteslästerung. Also Goethes-Lästerung machen wir jetzt gerade, weißt du? Weil wir quatschen jetzt über diese göttlichen Texte hinweg. Also darfst du alles, das darfst du um Gottes Willen niemals senden, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann, was wir jetzt gerade machen hier. Blumen sehet ruhig sprießen, reizend Bäume auf uns hier. Luft und Bäume nicht verbieten, kostet mag man sie genießen. Habt ihr jemals den Faust gelesen? Faust? Ja, hab ich. Hast du es freiwillig gemacht? Freiwillig, ja. Ich habe Deutsch gelernt damals und habe ich das zum Beispiel gelesen. Du hast den Faust gelesen, um Deutsch zu lernen? Es gab so eine Version Portugiesisch, weil ich bin Brasilianer und Deutsch und ich fand es spannend. Ja, es hat mir vielleicht nicht geholfen, wirklich Deutsch zu lernen, aber irgendwie war es interessant, glaube ich. Und weißt du noch, worum es in dem Faust geht? Bin mir nicht so sicher. Glaubst du, so ein Deutscher, ein richtiger Deutscher, nicht wie du und ich, muss den Faust gelesen haben, um Deutsch zu sein? Ach, das ist eine komplizierte Frage. Ich weiß nicht, was Deutsch sein heißt. Also, darf ich euch kurz vorstellen? Hans Oberländer, Noam Brosilowski, unser Regisseur. Hallo, freut mich. Hildegard Morgenstern. Herr Brosilowski. Ich gebe gerne die Hand, enchanté. Sehr angenehm. Es ist uns eine große Ehre, Hans und Hilde hier wieder im Hörspielstudio zu haben. Die Freude ist ganz unsererseits. Hier in diesem Studio habe ich wirklich die schönsten Hörspiele überhaupt aufgenommen. Ja. Ja. Welche denn, wenn ich fragen darf? Was ist denn für eine Frage? Na, die vielen Produktionen, die ich mit dem verstorbenen Herbert Obermeier gemacht habe. Ein wunderbarer Regisseur, ein Klanggenie. Aber wissen Sie, warum ich den Herbert Obermeier so geliebt habe? Warum denn? Ja, weil er mich hat einfach spielen lassen. Der hat mich nie vollgelabert. Er hat einen unglaublichen Draht zu den Schauspielern. Mit einem einzigen Wort konnte er eine ganze Szene so ins Spiel bringen. Und sein Gespür für Sprache. Er konnte alle Einzelheiten aus dem Text herauslesen und für jedes einzelne Wort einen schauspielerischen Vorgang formulieren. Das war der unverwechselbare obermeierische Ton, diese richtig lakonische Sprache. Ja, ja, ist wirklich so, als könnte man den Herbert immer noch hier im Tonstudio spüren, als wäre er überhaupt nie weggegangen, als würde er immer noch hier auf dem Regiestuhl sitzen. Geht's euch auch so? Ja, schon. Also ich kann ihn auf jeden Fall hier im Raum so spüren. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Die Produktion wird bestimmt ein Erfolg. Der alte Obermeier passt von oben auf uns auf. Ja. Und keine Angst, ihr seid in guten Händen. Richtig, Hase? Das hoffe ich für euch. Noam Brosilowski war netterweise bereit, diese Produktion kurzfristig zu übernehmen. Ja, so ist es. Ein junger Regisseur aus Israel. Ach so? Ah, aus Israel. Ja. 1987 waren wir beide zusammen mit Gastspiel in Jerusalem. Eine Produktion von Peter Zadek. Ja, der war nämlich auch Jude. Ja, ja, aber ja. Sie machen aus dem Brosilowski doch einen Deutschen jetzt. Was? Er freut sich schon richtig auf die deutsche Klassik. Ja, wer würde sich auf den Faust nicht freuen? Es ist doch so ein Geschenk. Ja, das ist wirklich eine so große Chance für so einen jungen Regisseur. Ja, und jetzt sind wir alle ganz gespannt zu erfahren, was er uns über sein Regiekonzept zu erzählen hat. Ja, schießen Sie los. Ja, also, schießen Sie weg. Es ist eigentlich so, dass, ja? Morgen ist es soweit. Die Aufnahme geht los. Hör auf, mit einem Kran zu spielen! Mephisto erklingt wieder in meinem Ohr. Wer wie ein Geiger, die am Leben frisst. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, er lacht mich aus, dass du ein Mensch mit Menschen bist. Du bist am Ende, was du bist. Ich kam ja hier ein und vielleicht schon eine Unterhaltung. Nein, es ist der Hans Bodenstedt, der zu mir direkt aus Hamburg spricht. Auch er freut sich auf mein Scheitern. Und Goebbels flüstert ihm ins Ohr. Herbert, wie konntest du mir das antun? Herbert, komm zurück und rette das deutsche Hörspiel. Sie haben sich alle gegen mich verschworen. Mephisto und Grüngens, der Nazi-Intendant, der Norag und Goebbels, die Redakteurin und der verstorbene Hörspielmeister. Sie wollen alle Zeugen meines Untergangs sein. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken. Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibst doch immer, was du bist. Ein Hochstapler. Ich bin ein Hochstapler. Wie der Faust gebe ich mich für jemanden aus, der ich gar nicht bin. Ich bin ein migrantischer Eindringling, ein Ostjude, ein orientalischer Fremdkörper, der versucht hat, sich in die deutsche Hochkultur durch die Hintertür, durchs Fenster zu infiltrieren und nun vor eine unmögliche Prüfung gestellt wird, um festzustellen, ob er die Einwanderungsbedingungen in die deutsche Hochkultur erfüllen kann. Und welche Kunstgattung eignet sich besser für diese Prüfung als das Hörspiel. Die perfekte Symbiose von Wort und Aussprache, von Literatur und Klang. Eine staatlich geförderte Kunstgattung für die Massen, deren Zweck es von Anfang an war, das Volk zu erziehen, die Grenzen der Sprache zu definieren. Ein Betrieb, in dem kaum Ausländer arbeiten. Für eine kurze Weile wurde ich geduldet. Bald läuft aber meine Aufenthaltsgenehmigung im deutschen Hörspiel ab. Sie werden mich aus dem Hörspiel abschieden. Geh dahin, wo du herkommst. Werden sie mir alle hinterherrufen. Was hält mich davon ab, das eigentümlichste Gedicht der deutschen Seele zu lesen? Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen. Mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich bin Professorin Nitza Ben-Ari an die Pensia, die Mathematik. Mein Name ist Professorin Nitza Ben-Ari. Ich bin jetzt pensioniert. Mein ganzes Leben habe ich an der Universität Tel Aviv unterrichtet. Dort habe ich einen Übersetzungsstudiengang gegründet. Für meine hebräische Übersetzung des Faust habe ich einen Preis von der deutschen Kulturstaatsministerin erhalten. Diese Übersetzung gilt als mein Meisterwerk. Ich befinde mich nun in Israel. Keine Angst, ich wurde noch nicht abgeschoben. Ich wollte herausfinden, ob meine Bildungslücke in meiner Herkunft begründet liegt. In einem schön dekorierten, geräumigen Einfamilienhaus in Ramat Gan bei Tel Aviv werde ich empfangen. Auf dem Tisch werden 2 Tassen Kaffee und ein Teller Marzipan gestellt. Übersetzung ist meine große Leidenschaft. Eigentlich übersetze ich seit meiner Kindheit, weil bei uns zu Hause viele Sprachen gesprochen wurden. Mütterlicherseits wurde vor allem Deutsch gesprochen. Eigentlich mehr Wienerisch als Deutsch. Aber auch Französisch, Ladino, Arabisch und ein paar Familienmitglieder haben auch Jiddisch und Italienisch gesprochen. Alle möglichen Sprachen. Es war eine wunderbare, kosmopolitische Welt. 2017 wurde Nitza Ben-Ari eingeladen, auf eine Tagung an der Universität Wien vorzutragen. Bei ihrem Besuch in der österreichischen Hauptstadt fand sie das Haus, in dem ihre Verwandten vor ihrer Deportation und Ermordung gelebt haben. Als sie vor diesem Haus stand, entschloss sie sich, nie wieder nach Wien zurückzukehren. Die Jecken, die deutschen Juden, die großteils schon 1933 und später in weiteren Einwanderungswellen nach Palästina auswanderten, kamen hier alle mit den ganzen Werken von Goethe und Schiller im Schlepptau an. Ganze Bibliotheken voller deutschsprachiger Literatur, immer in schönen Ausgaben, fein gebunden. Auf die jüdische Kultur in Palästina hatte diese Literatur kaum Einfluss gehabt. Weil der Zionismus und die Juden hierzulande die deutsche Sprache aufgrund des Nationalsozialismus und des Holocausts abgelehnt haben. Und zweitens, weil die ostjüdischen Einwanderer aus Russland, aus der heutigen Ukraine und aus Polen den kulturellen Ton angegeben haben. mit Pauline, Veyron, mit Germania, alle gemeinten. Vielleicht waren die Jecken zu sanft, zu höflich. Das Wort Jecke galt hier jahrelang als ein Schimpfwort. Und die deutsche Kultur hat hier auf die Leute keinen besonderen Eindruck gemacht. Viele deutschsprachige Theaterstücke wurden nicht aufgeführt. Nur bekennende Antifaschisten wie Brecht wurden gespielt. Yaakov Kahan war der Erste, der den Faust I vollständig ins Hebräische übersetzt hat. Seine Übersetzung ist erst 1943 erschienen. Stellen Sie sich vor, was im Jahr 1943 in der Welt geschehen ist. Und wieso der Schocken-Verlag während des Zweiten Weltkriegs mitten im Holocaust sich entschieden hat, den Faust in Tel Aviv erscheinen zu lassen. Wir sollten uns gut überlegen, was es zu bedeuten hat. Die Jecken haben das Bedürfnis, die deutsche Kultur hier im Lande rechtfertigen zu müssen. Und die Idee zu widerlegen, dass der Nationalsozialismus und die deutsche Kultur ein und dasselbe seien. Deshalb mag der Verlag diese deutsche Klassik herausgegeben haben, um die bestehende Sehnsucht der Jecken nach ihrem alten Deutschland auszudrücken. Als Kahan 1945 einen Preis von der Stadt Tel Aviv für seine Übersetzung des Faust ins Hebräische erhielt, protestierte das Publikum gegen die Entscheidung der Jury, eine Übersetzung deutschsprachiger Literatur mit einem Preis zu würdigen. Schande, wurde während der Veranstaltung gerufen. Manche Leute verließen wütend den Saal. 6 Jahrzehnte später erschien Ben-Aris Übersetzung des Faust ins Hebräische. Sie entschied sich, dieses Mammutwerk erneut zu übersetzen, weil sie eine grundsätzliche Problematik in den vorherigen Übersetzungen des Faust ins Hebräische erkannt hat. Die ganze Klassik musste sehr elaboriert in eine feierliche Sprache übersetzt werden. Kinder konnten diese Sprache in der Schule nicht verstehen. Es ist bis heute unmöglich, diese Übersetzungen zu lesen. Bevor ich mich von ihr verabschiede, liest mir die emeritierte Professorin ein paar Zeilen aus ihrer Faust-Übersetzung vor. Sie möchte, dass ich höre, wie der Faust auf Hebräisch klingt. Okay, ihr Lieben, lass uns kurz sprechen, bevor wir beginnen. Ja, meine Regiekonzept, kann man ein Regiekonzept für Faust haben? Das ist eine schwere Frage, Faust. Ich komme zu Faust mit offenen Händen. Also zum Beispiel, was ist Ihre Gedanken über Gretchen? Weiß ich nicht, ja, nie nachgedacht. Ja. Also ich bin sehr offen. Also wir können wirklich. Von Mephisto. Also ich mache den Mephisto. Ja, das nicht Gretchen. Entschuldigung. Ihre Gedanken über Mephisto. Naja, das ist halt eine verlassene Figur, also von ein Gottverlassener. Aber wir sollten doch vielleicht mal überlegen, das ist ein Stück, entschuldigen Sie, das ist ein Kosmos, ein deutscher, ein Stück Weltliteratur, Shakespeare vergleichbar, oder Sie liege ich da ganz falsch? Ja, natürlich. Dann sollten wir uns doch vielleicht etwas ernsthaftere Gedanken machen, bevor wir dann angehen an diesen Stoff, ja? Mhm. Wir befinden uns in Wien und mein Name ist Julius Deutschbauer. Die Bibliothek ungelesener Bücher gibt es seit 1997. Seitdem mache ich Interviews immer mit der Frage, welches Buch hast du noch nicht gelesen? Welches Buch hast du noch nicht gelesen? Wie oft hast du dein ungelesenes Buch noch nicht gelesen? Und über dieses Buch spreche ich dann mit der Person, die ich halt interviewe. Wie kompensierst du den Mangel, ausgerechnet dieses Buch nicht gelesen zu haben? Könntest du ein Porträt deines ungelesenen Buches entwerfen? 800 Interviews habe ich gemacht und jedes Buch kaufe ich an, beschrifte ich. Dieses Buch hat diese und jener noch nicht gelesen und wird im Alphabet der Nicht-Leserinnen in die Bibliothek eingeordnet. Findest du, dass der Autor deines ungelesenen Buches und du einige ähnliche Züge haben? Für wen öffnet sich dein ungelesenes Buch? Es gibt so viele Bücher. Man muss alle Bücher gelesen haben und auch keines. Also es gibt nur wenige, die stolz sind auf das ein gewisses Buch nicht gelesen zu haben. Was für Geheimnisse stecken hinter deinem ungelesenen Buch? Wärst du in deinem ungelesenen Buch verloren? Mir wäre es eigentlich recht und lieb, wenn das öfters vorkäme. Wie könnte sich dein ungelesenes Buch selbst auf diejenigen auswirken, die es nicht gelesen haben? Welchen Einfluss haben selbst diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, auf das Buch selbst? Es bleibt interessant, weil die Vorerzählungen, also die Fantasien, Mutmaßungen etc. über ein Buch, das man nicht gelesen hat, interessanter sind als schnöde Nacherzählungen. Gäbst du dein ungelesenes Buch auch deinen Kindern zu lesen? Wie müsste dein Leben aussehen, damit es wie dein Buch ablief? Welche Schimpfworte fallen dir zu deinem ungelesenen Buch ein? Ist dein ungelesenes Buch auch ein Ort des Verbrechens? Hast du vor, dieses Buch irgendwann mal zu lesen? Hast du vor, dieses Buch irgendwann mal zu lesen? Entschuldige, so. Hast du die Schuhe ausgezogen? Ja. Du kennst die Geschichte von dem Kollegen, der die Schuhe... Sagen, dass wir anfangen wollen. Hallo. Ja. Kannst du die Kombox wir können ein bisschen... Anfangen. Wir sind ja, könnt ganz ihr ein bisschen, euch ein bisschen lauter Dank, machen? Ja, ja. Also, viel Erfolg. Es klappt. Herein. Wer will mich wieder plagen? Ich bin's. Herein. Du musst es dreimal sagen. Das ist mein Satz. Ah, entschuldige. Und von vorne, gleich nochmal von vorne. Wir müssen gleich nochmal anfangen. Wir haben sich zweite Knopf. Von vorne. Ja, von vorne, bitte. Ja. Ab, hör auf, ja? Hör auf mit deinem Gramm zu spielen. Gramm. Also ich weiß nicht, ich komme damit nämlich nicht wirklich, also irgendwie, ich komme mir so vor, als würde ich irgendwie wie so ein Hampelmännchen sein jetzt. Also ist halt dieser blöde ja deutsche Klassiker und es fällt nachher auf uns zurück. Ich meine, die Eva kommt rüber. Ja, gut. Ja, ich gehe da sehr gut. Hans, es tut mir weh. Also Eva, entschuldige bitte, ich muss, aber die Frage muss erlaubt sein. Wie bist du denn auf diesen Mann gekommen? Er kam in mein Büro und wollte was für die deutsche Ausländerbehörde. Ja, aber entschuldige, das ist doch kein Grund, den zu engagieren für den Faust. Weißt du, was ich daran will? Du musst doch irgendwelche Empfehlungen haben. Irgendjemand muss dir gesagt haben, der Mann hat irgendwas. Ich habe tolle improvisierte Arbeiten gesehen. Ja, aber warte mal, das ist der Faust. Ja, und du sagst irgendwie, ich soll den Mephisto machen. Ich habe nur keinen Bock, in die Fresse zu kriegen, wegen so Dilettanten. Ja, ist doch klar. Wer möchte denn das? Ja, aber... Ja, aber dann weiß ich nicht, warum du uns diesen Mann vor die Nase setzt. Ja, wollen wir uns... Ja, Vogel. Ey, Tel Aviv hat schöneres Wetter, das sage ich dir mal, ja? Gibt sogar mehr. Wollt ihr ihm die Chance geben, dem jungen Mann? Das ist doch lächerlich. Da soll ich die Arbeit hier beenden oder soll ich die zusammen... Nein, das ist international. Hau den raus. Das verbitte ich mir aber jetzt wirklich. Gut, entschuldige, ja, das war jetzt blöd. Nein, es ist schon gut. Das hat einen politischen Hintergrund, wirklich. Tut mir leid. Also, was steht hier? Der SWR und eigentlich auch der Deutschlandfunk und die gesamte ARD bestätigen hiermit, dass der in Israel geborene Autor und Regisseur Noam Brossilowski durch seine Hörspiele einen immensen und einzigartigen Beitrag zur deutschen Kultur geleistet hat und dass er durch seine langjährige Arbeit für die Tanke des Öffentlich-Rechtlichen durchaus deutsch geworden ist und nun bereit ist, den glänzenden EU-Pass zu erhalten. Herr Brossilowski, um welchen Sender handelt es sich hier? Die Unterschrift unten kann man auch kaum lesen. Wer hat diese Bescheinigung verfasst? Das habe ich selber geschrieben. Das soll wohl ein Witz sein. Ja, klar. Ist bloß ein Scherz. Ach so, okay. Sie sind ja lustig. Ich bin doch kein Hochstapler. So, das heißt, wir sind jetzt mit den Unterlagen durch. Hier liegt Ihre Einbürgerungsurkunde. Bevor ich sie Ihnen überreiche, würde ich Sie bitten, folgenden Satz zu wiederholen. Okay. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten. Dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten. Und alles unterlassen werde. Und alles unterlassen werde. Was ihr schaden könnte. Was ihr schaden könnte. Oh, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. Ich habe den Faust noch nie gelesen. In meinem Einbürgerungstest wurde ich gefragt, ob ein Mann in Deutschland seine Kinder schlagen darf. Diese Frage gestellt zu bekommen, ist eine einzige Zumutung. Man steht als Migrant unter automatischem Verdacht und internalisiert den Blick der Mehrheitsgesellschaft, die einen zivilisieren möchte. Als wäre die Antwort auf die Frage nicht selbstverständlich und als würde Gewalt an Kindern ausgerechnet nur in ausländischen Familien stattfinden. Wir Ausländer stehen permanent vor solchen Prüfungen und müssen beweisen, dass wir keine Kriminelle sind und dass wir uns reibungslos an dieses Land und seine Kultur anpassen werden. Eigentlich würden große Teile der Mehrheitsgesellschaft an solchen Integrationsprüfungen scheitern, weil es hier in diesem Land nicht wenige Leute gibt, die hier geboren wurden und sich an den Grundwerten einer freiheitlichen Demokratie nicht halten wollen. Auch wenn es auf meinem neuen Ausweis deutlich zu lesen ist, ist mir doch absolut klar, Deutsch kann ich und will ich nicht werden. Ich bin ja ein Fake-Deutscher. Einer, der in der Prüfung geschummelt hat. Einer, der den Faust nicht gelesen hat. Ist der Faust überhaupt schon mal in Israel gegeben worden? Oder waren zuletzt? Noch nicht. Ah, noch nicht? Noch nicht. Ja, das dachte ich mir. Ist Ihre Bekanntschaft recht frisch? Ja. Davon darf man ausgehen. Ja. Ah ja. Faust habe ich nie gelesen. Autofiktionales Hörspiel von Noam Brusilowski. Sie hörten Itai Tiran als Noam Brusilowski, Bibiana Beglau als Hilde Morgenstern, Walter Kreie als Hans Oberländer, Annika Mauer als Rundfunkredakteurin, Almut Henkel als Beamtin sowie den Autor als er selbst. In weiteren Rollen Katrin Hildebrand, Matthias Lea, Eva Michel und Angela Neis. Vielleicht etwas ernsthafter genannt. Originaltöne von Holger Teschke, Professorin Nizza Ben-Ari, Britta Geister, Logo, Julius Deutschbauer, Josef Goebbels, Hans Bodenstedt, Hilke Hussmann und von Schülerinnen und Schülern der Lise-Meitner-Schule in Berlin, aufgenommen von Ofa Waldmann, sowie Originaltöne von Passanten. Mit historischen Aufnahmen des Schauspielers Gustav Gründgens in der Rolle des Mephisto. Er hat beide Teile gelesen. Dann ist es sehr gut. Das ist ja wenigstens etwas. Ton und Technik: Christian Eickhoff, Tanja Hiesch, Nikolaus Löwe und Wenke Decker. Ganz ehrlich, so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Nein, das denke ich auch. Und diese seltsamen Entdeckungsreihen. Besetzung: Nana Rademacher. Musik: Tobias Purfürst. Regieassistenz: Martin Bunz und Philipp Mainz. Regie: Noam Brusilowski. Winzigen ein Brotkrumen in den Schmeißen. Naja, auf jeden Fall würde ich gerne wissen. Chaos ist gut, aber die Schauspielerin muss natürlich wissen, warum sie eine männliche Frau spielt. Am Anfang war das nichts. Ich gehe in die Alte Testament. Im Anfang war das nichts. Ja, und dann von dieser zu, oder? Ja, das sollte. Aber das Böse ist ja mathematisch, das ist ja wie reingeschnitten. Das hat eben kein Chaos, sondern es ist die absolut kalte Ordnung. Und ich denke, wenn man so irgendwie dieses Wort immer so... Produktion? Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2022.